dass Geschichten mehr sind als ein Zeitvertreib, als Amüsement oder als Medien von Moral und Erziehung, ist uns längst klar. Die Begriffe Narrativ oder Erzählung, dem wir uns im nächsten Kapitel noch einmal definitorisch zuwenden, sind modische Accessoires der Publizistik, gehören zum aktiven Wortschatz von Journalistinnen, PR-Beratern, Werberinnen und anderen Geschichtenerzählern, wie sich manche dieser Kasten heute gerne selbst nennen. Diese Perspektive ist weniger neu, als wir annehmen mögen. In der Wissenschaft wurde schon 1983 von einem Narrativist-Turn gemunkelt, ohne dass eine solche Wende auf breiter Publikations- oder gar Rezeptionsebene stattgefunden hätte. Die Klassiker bleiben die Klassiker, und so lesen Studierende der Medien wie der Literaturwissenschaft seit Jahrzehnten Joseph Campbell, John D. Niles, Paul Ricoeur und Richard McKay, welche auch das theoretische Fundament dieses Buches bereitstellen. Deren Botschaften bleiben gültig. Der Mensch erzählt Geschichten aus einigen wichtigen Gründen. Und zunehmend will er diese Gründe ausleuchten, die Mechanismen der wichtigsten Geschichten verstehen. Menschen möchten aus dem oft nur halbbewussten Vorgang ein Handwerk, eine Kunst, einen Sport machen. Doch wohin führt uns diese Analyse? In seinem Buch Into the Woods, How Stories Work and Why We Tell Them, einem weiteren Klassiker der Erzählliteratur, behauptet der TV-Produzent John York, ein tiefergehendes Verständnis für das Geschichtenerzählen enthülle, wie wir jegliche unserer Erfahrungen erfassen und kommunizieren. Wenn dem so ist, was bedeutet das für uns? Für Sie, liebe Leserin, lieber Leser? Welchen Einfluss haben welche Geschichten auf uns und warum? Kann es sein, dass wir alle nur unsere Rolle in einer großen Erzählung suchen?